die Neugier nicht wär, wüsste ich nicht mehr wandern, hätte endlich die Ruhe und ganze Schuh. Wenn die Neugier nicht wär, wenn die Neugier nicht wär, müsste ich nicht mehr wandern, kein Kolumbus für mehr, von der Küste zur anderen. Tja, wo bliebe denn da Amerika, wenn die Neugier nicht wär? Wenn die Neugier nicht wär, müsste ich nicht mehr wandern. Kein Kolumbus für mehr, von der Küste zur anderen. Und die Tante Nanette trüge dann keine Brille. Wozu brauchte man noch das Schlüsselloch, wenn die Neugier nicht wär? Wenn die Neugier nicht wär, müsste ich nicht mehr wandern. Kein Kolumbus für mehr, von der Küste zur anderen. Und die Tante Danet trüge dann keine Brille. Und die Mädchen im Bett lägen traumlos und stille. Tja, wären fast ohne Sünd und ohne Kind, wenn die Neugier nicht wär. Wenn die Neugier nicht wär, möchte ich gar nicht mehr leben. Aber dank dem wogenden Meer, dank der Tante Nanette, dank den Mädchen im Bett, Olio, soll's die Neugier noch geben.